Vor vielen hundert Jahren war Hameln an der Weser noch eine kleine Stadt. Die Leute waren reich, aber geizig. Im Jahre 1284 hatten die Einwohner ein sehr großes Problem. Ratten kamen in die Häuser und fraßen alle Lebensmittel auf. Sie fraßen alles auf. Die Leute schlugen viele Ratten tot, aber es kamen immer mehr und mehr Ratten. Alle Männer, Frauen, Kinder und Katzen hatten Angst. Sogar die Katzen liefen weg. Da kam ein Flötenspieler in die Stadt Hameln. Er war komisch gekleidet. Er wollte die Ratten vertreiben. Der Bürgermeister versprach ihm viele Goldtaler und wünschte ihm Glück. Der Mann spielte auf seiner Flöte und alle Ratten folgten ihm in einem langen Zug. Er führte sie in die Weser. Dort ertranken alle. Der Bürgermeister und alle Männer, Frauen und Kinder freuten sich und feierten. Aber niemand gab dem Rattenfänger die versprochenen Goldtaler. Zornig verließ der Mann die Stadt. Später kam er zurück nach Hameln. Es war Sonntag. Alle Männer und Frauen waren in der Kirche. Nur die Kinder spielten allein zu Hause. Der Rattenfänger spielte wieder auf seiner Flöte. Diesmal liefen alle Kinder hinter ihm her und verschwanden. Keiner hat sie jemals wieder gesehen.